Ihr hört Framatz Musikalisches Fundbüro auf Radio Marabu. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 7 mit Gene Vincent, Townes Van Zandt, Emily Harris, Wynonna Carr, Tippy and the Clovers, The Coasters, Junk Jesse, Mandel Lowe, Tony Scott, Danny Livingston, Prince Buster, Sun Ra, Wes Montgomery, Josh White und Sam Gary, Al Valenti. Und Gene Wooten. Tripper von den Beatles in einer Coverversion des Dobro-Spielers Gene Wooten aus dem Jahre 1994. Gene Wooten war Mitglied der Osborne Brothers, der ersten oder wenigstens einer der ersten Bluegrass-Bands, die einen Schlagzeuger beschäftigten. Das hört sich erstmal nach nichts Besonderem an, es war aber ein Sakrileg für eine Bluegrass-Band, ein Schlagzeuger oder elektrisch verstärkte Instrumente zu benutzen, selbst noch in den 70er Jahren. Ebenfalls ein Sakrileg für Fans des Rock'n'Roll der alten Schule und des Rockabilly war es, wenn Musiker wie Link Wray oder Gene Vincent ihren Stil wechselten und statt der alten Sachen nun Country, Rock oder Folkrock spielten. Genau das tat Gene Vincent, als er am 24.10.1970 die Ronnie Self-Komposition High on Life aufnahm. Erschien auf Kamasutra der LP The Day the World Turned Blue. Ronnie Self selbst kam auch vom Rockabilly. Sein größter Hit war Bobelina. Er war aber hauptsächlich in späteren Jahren Songwriter, unter anderem für Brenda Lee. Er schrieb I'm Sorry und Sweet Nothings. Wie schon bei Link Race Aufnahmen um 1970-71 bestraften die Rockabilly- und Rock'n'Roll-Fans Gene Vincents beiden letzten Alben mit Nichtachtung. Seit Vincents Rückkehr aus England nach den USA in der zweiten Hälfte der 60er Jahre verfolgte Gene Vincent zwei unterschiedliche Strategien. In den USA Country Rock und Comeback-Versuche. In Europa spielte er seine legendären Hits aus den 50er Jahren für ein kleines, aber treues Publikum, mit ihm älter gewordene Fans, Rock'n'Roll-Liebhaber und Rockabillys sowie Teds. Aber das große Rock'n'Roll-Revival Anfang der 70er Jahre erlebte Gene Vincent, der im Oktober 1971 verstarb, nicht mehr. Nach High on Life hören wir dann Townes Van Zandt aus dem Jahre 1969, Snake Mountain Blues, produziert von Jack Clement. Green hickory wood will make your fireplace hot. You try to explain that to a burly cop. He chucked me with my beads and shut me down for pot. I said, man, I'm clean, I'm just about to blow my top. They finally took me in for possession of love in my pocket knife. But I swear to God I was only high on life. Hey! High on living. High on living. High on lapel in which to hold my flower. And I heard the man say the smell of me was sour. I said, Lord, that's okay, man, it's just the lateness of the hour. Well, I'll be clean when heaven lets it shower. They finally called me in for possession of love in my pocket knife. But I swear to God I was only high on life. Hell no, now look, how I'm living, how I'm loving, how $10 man, let me tell where you're bound. Drink your green liquor, Lord, you roll to the ground. But you come around here with your money in your hand. Taste of my woman, where you die, where you stand. Well, Snake Mountain Blues, they got me down low. I could die in the morning, but no one would know. Well, my woman come around, my body she'd find. Go down to Dundee, have her a time. Snake Mountain's gonna crumble, Lord, and fall from the sky. For that woman of mine stops telling her lies. Well, if I die, Lord, she'd weep and she'd mourn. Soon as I's buried, forget I'd been born. Love a black skin woman, she won't do you no wrong. Slow to start moaning, she don't moan for long. Oh, a yellow-headed woman brings nothing but pain. Takes all you give her, where she leaves only shame. Oh, my daddy, Lord, he rides on a long, holy train. First winds of winter, I'll see him again. In his farewell to this yellow-headed misery I've known, Snake Mountain's calling, calling me home. Well, a Snake Mountain blues got me down low. I could die in the morning, ain't no one would know. Oh, my woman come around, my body she'd find. Go down to Dundee, have her a time. I've been running low on inspiration. Tired of that physical intrigue. There's nothing left to imagination. Living in a world that treats love so carelessly. It just leaves me cold. Yeah, too. Jamie Lou Harris, die wir gerade mit einem Titel aus dem Jahr 1993 hörten, High Powered Love, war schon seit 1970 im Schallplattengeschäft. Ihre erste Platte, selbst finanziert, war ein Flop, aber kurze Zeit später, um 1971, empfahl sie der Birds-Bassist Chris Hillman an Graham Parsons weiter, der eine Sängerin für sein Album suchte. Und das war dann der Eintritt in die erste Liga des Country-Rock. Hochklassige Musiker konnte auch Townes Van Zandt für seine Aufnahme Snake Mountain Blues gewinnen. Charlie McCoy an der Mundharmonika spielte unter anderem für Elvis Presley, Johnny Cash, Chet Atkins und Bob Dylan. James Burton war an einem Rock'n'Roll-Klassiker der 50er Jahre beteiligt, nämlich Susie Q von Dale Hawkins. Außerdem war er bei den meisten Hitaufnahmen von Ricky Nelson an der Leadgitarre und in den 70er Jahren Teil der Liveband von Elvis Presley. Nachdem ich den Namen Elvis Presley heute schon so häufig erwähnt habe, möchte ich 4 Originale, die Elvis in seinen Filmen als Cover sang, präsentieren. Zuerst Winona Carr, Finders Keepers, danach Tippy and the Clovers, Bossa Nova Baby, gefolgt von The Coasters, Girls, Girls, Girls und Young Jesse Hot Dog. I never let you go astray. Finders, keepers, losers, weepers, this has been my lucky day. Somebody lost you, now that you've been found. Somebody hurt you, but I'll never, never, never, never let you down. Finders, keepers, losers, weepers, I'm happy as I can be. Finders, keepers, losers, weepers, I'm for you. oh so cool outside. If you lend me a dollar, I can buy some gas and we can go for a ride. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, boy, I ain't got time for that. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, or I'll find myself another cat. Bossa nova, bossa nova. Getting out of taxis, girl. Walking in a week girling by. Yeah, yeah, yeah, girl. In tight sweaters, girl. In short dresses, girl. So pretty, Lord, I could cry. Yeah, yeah. I'm just a red-blooded boy, and I can't stop thinking about girls. Going swimming, girl. Playing tennis, girl. Skipping around in the park. Yeah, yeah, yeah, girl. Riding horses, girl. Roller skating, girl. Out that top in the dark. Yeah, yeah. I'm just a red-blooded boy, and I can't stop thinking about girls, girls, girls, girls. And when I pick up a sandwich to munch, a crunchy crunchy, a crunchy crunch, I never ever get to finish my lunch, because there's always bound to be a bunch of girls. Getting on buses, girls. Getting out of taxis, girls. Walking and a wiggling by. Yeah, yeah, yeah, girls. In tight sweaters, girls. In short dresses, girls. So pretty, Lord, I could cry. Yeah, yeah. I'm just a red-blooded boy, and I can't stop thinking about girls, girls, girls, girls. Coming home to stay. Hot dog, I'm gonna jump and shout. Hot dog, when you come walking out. Hot dog, I'm gonna hug you tight. Hot dog, we gonna have some fun tonight. My nipples, you'll dance just like old times. A hot dog. I got a manicure and got my hair straight. A pocket full of money, gonna celebrate. Hot dog, girl, I can't believe my eyes. A hot dog, honey, what a big surprise. A hot dog, this is better than a dream. A hot dog, I'm so happy I could scream. I'll be a crazy son of a gun when I wake up with the sun. A hot dog. Heute ist die Sängerin Winona Carr eigentlich komplett vergessen, sogar bei Rock'n'Roll and Rhythm and Blues Fans. Sie war Anfang der 50er Jahre eine erfolgreiche Gospelsängerin, die Mitte der 50er Jahre das Genre wechselte und Rhythm and Blues und Rock'n'Roll Platten aufnahm. unter anderem Finder Keepers. Das tat sie auf dem Specialty-Label von 1955 bis 1959. Zu dieser Zeit, 1959, bekam sie Tuberkulose und erholte sich davon nie mehr so ganz, verschwand Anfang der 60er Jahre in der Obskurität und starb 1976 an den Folgen dieser Krankheit. Tippi and the Clovers war ein Abkömmling der originalen Doo-Wop-Gruppe The Clovers, die Stücke für die Atlantic Records aufnahm, unter anderem One Mint Julep oder Love Potion No. 9. Tippi and the Clovers bestand natürlich nicht mehr aus den Originalmitgliedern dieser Band. Im Gegensatz dazu hörten wir die bekannte Gruppe in der bekannten Hitbesetzung von den Coasters, Girls, Girls, Girls, eine Leiber-Stoller-Produktion. Als Obadiah Jesse 1956 Hot Dog aufnahm, war er gerade mal 20, klang allerdings wesentlich älter. Aus diesem Grund verpasste er sich selbst den Zusatz Young, damit jeder wusste, dass er ein junger und kein alter Mann ist. 1957 war er unter anderem bei den Aufnahmen der Coasters, Youngblood und Searching im Studio. Nach seiner kurzen Zeit bei den Coasters spielte er so ziemlich jeden Stil, vom Jazz bis zum Rhythm and Blues und Soul. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Young Jesse ist Tatsache 2 Jahre jünger als Elvis Presley. Hören tut man das jedenfalls nicht. Ich wechsle das Genre. Mandel Low, Blue Lou, danach Tony Scott, Five. Thank you.

Nach dem Ende der Swing-Ära verlor das Instrument Klarinette rasant an Bedeutung im Jazz. Tony Scott war einer der wenigen Bebop-Klarinettisten, die es in den 50er Jahren noch gab und die Impulse setzen konnten. Es folgen zwei Ska-Titel aus den 60er bzw. 70er Jahren. Dandy Livingston, Rudy, A Message to You, gecovert von The Specials. Danach Prince Buster, Madness. Nach diesem Stück hat sich die Gruppe Madness benannt, die auch einen anderen Prince Buster-Titel zum Hit machte, nämlich One Step Beyond. Wir hören in Framats musikalischen Fundbüro die Originale von Prince Buster bzw. zuerst Dandy Livingston. Stop your running about. It's time you straighten right out. Stop your running around, making trouble in the town. Ah, Rudy, a message to you. Rudy, a message to you. You're growing older each day. Want to think of your future, or you might wind up in jail, then you will suffer. Ah, Rudy, a message to you. Rudy, a message to you. Ha ha ha! listeners, propaganda ministers. I've got a aim in view. I'm gonna walk all over you. Cause madness, madness, I call it gladness. But if this is madness, man, I know I'm filled with gladness. It's gonna be rougher, it's gonna be tougher, and I won't be the one who's gonna suffer. Oh no, I won't be the one who's gonna suffer. You are gonna be the one. Thank you. Die Geschichte des Jazz war sicher nicht arm an Exzentrikern. Wir hörten mit Sun Ra einer der größten Exzentriker, Lullaby for Realville 1956, gefolgt vom Gitarristen Wes Montgomery mit dem Titel Arigen, das, wenn man es andersrum von hinten nach vorne liest, Nigeria heißt. obwohl erst 1914 geboren, startete der Sänger und Gitarrist Josh White seine Aufnahmekarriere bereits 1927-28 als Begleitgitarrist verschiedener Sänger. Er war als Junge ein Blindenführer für straßensingende Bluesmusiker gewesen, arbeitete sich in den 30er und 40er Jahren zum ersten schwarzen, ja, Superstar, könnte man schon sagen, hoch, der dann aber auf die politische Blacklist kam, da er in den Kriegsjahren für die kommunistische Partei Auftritte gemacht hatte, unter anderem auch mit Paul Robinson. Das wurde ihm übel genommen. Er ging dann Mitte der 50er Jahre nach Europa, blieb dort eine Weile, distanzierte sich von der kommunistischen Partei, durfte wieder in die USA einreisen. Das wiederum wurde von manchen Kreisen ihn als Verrat angehängt. Also er konnte es niemandem recht machen. Trotz allem drunter und drüber blieb er sehr erfolgreich bis in die frühen 60er Jahre. Wir hören jetzt Josh White mit Sam Gary, Timber aus dem Jahre 1955. Gotta pull this timber before the sun go down. Get across the river before the boys come round. Drag it on down that dusty road. Come on, Jerry, let's dump this load. Out in timber, lost this timber's got a roll. Out in timber, lost this timber's got a roll. My old Jerry was an Arkansas mule. Been everywhere and he ain't no fool. Weigh 922. Done everything a poor mule could do. Hollin' timber, Lord, this timber's got a roll. Hollin' timber, Lord, this timber's got a roll. Jerry's shoulder was 6 foot tall. Pull more timber than a freight can haul. Work it heavy, old Jerry gets sore. Pull so much he won't pull no more. Hollin' timber, Lord, this timber's got a roll. Hollin' timber, Lord, this timber's got a roll. Boss hit Jerry and he made him jump. Jerry ran and kicked the boss on the rump. Now my old Jerry was a good old mule. Had it been me, Lord, I'd have killed that fool. A boss tried to shoot old Jerry in the head. Jerry dug that bullet and he stomped him dead. Stomped that boss until the wanted to scream. Shoot or kill him cause he's so damn mean. Hollin' timber, Lord, this timber's got a roll. Hollin' timber, Lord, this timber's got a roll. Lord, this timber's got a roll. Lord, this timber's got a roll. Das letzte Wort hat Al Valenti, ein Altersgenosse Josh Whites, der Segovia, der Plektrum-Gitarre.